Der Archivar von Manuel Schallkammer, gelesen von eben jenem. Kapitel 2: Geschichten aus dem Archiv. Es war Herrn F. geheißen, er möge Sorge tragen für die ordnungsgemäße Beleuchtung des Archivs, ob das der Archivar bei Rückkehr zu jeder Zeit, gleich Tage oder Nacht, in jeder einzelnen Abteilung, in jedem noch so langen Gang und jedem noch so versteckten Winkel des Komplexes finden mochte, wonach auch immer er täte suchen. Der Archivar, hieß es, sei von den altvorderen Ephoren selbst erkorener Hüter des Wissens, ein Vermittler von Wahrheit und Geschichte, der bereits unter den ersten Jüngern des Archivs als manifestierte kosmische Intelligenz verehrt und gar selten nicht ward angesehen als lebendiges Gefäß der absoluten Weisheit. Viele der Leuchtröhren hatten mit den Jahren zu blinken begonnen, flackerten nun in Takten so chaotisch wie der Regel fern, und wo eine Röhre mit hohem Klicken endgültig erlosch, stimmte ein paar Reihen daneben sogleich eine andere in dem permanenten Chor akustischen Klicken, Summen und Flackern ein, stets ausgehend und von neuem erstrahlend in grellem, kaltem Licht. Hatte der Zahn der Zeit auch seine Spuren hinterlassen, ward so lange, so undenkbar lange nichts dagegen unternommen worden, so dass viel im Archiv gesammeltes Wissen nun stetig anheim der wachsenden Dunkelheit. Im 835. Regale der 31. Reihe der 42. Etage beschildert mit den Worten Historik, feudales Japan, funktionierte die Beleuchtung, ja, sie funktionierte selbst nach all den Jahren noch ordnungsgemäß. Vermag in diesem Sinne ganz erstrahlen noch im alten Glanz des Reiches aufgehender Sonne selbst, das einst vermochte, zu erhellen gut sichtbar gesamten Horizont bis übers Festland hinaus noch weit. Andernorts jedoch, wie geschehen in 42. Etage, 9. Reihe, an des ersten Regal Vorderseite geschrieben, war in goldenen Lettern groß und mit einer Öllampe auch heute deutlich noch zu kennen steht, Historik, Byzantisches Reich. Dessen gewidmete Regale an der Zahl 343 lagen sämtlich, gleich jenem Abendland, wo die Sonne war untergegangen vor langer Zeit, vergessen in der Dunkelheit. Zuerst die Weisen gekommen in Scharen, wurden sie ihrer bald weniger, waren leid nicht zu finden, die Schriften im Zwielicht des Archivs, sie durchwussten mit Bestimmtheit waren da. Neben dichten Qualm der Öllampen, deren Zahl sich mehrte mit den Jahren sehr und schwängerte die trockene Luft, ward durchdrungen jene Finsternis, einzig nur von Hüsteln ruhig, das Atmen doch viel zusehend schwer, und zu beständigem Klirren der Leuchtröhren sich gesellte jenes Hüsteln bald, jenes Hüsteln hinter hohen Regalen, das in unbekannter Dunkelheit verwirren mochte hellsten Geist, der war von so weit hergereist. Woher mag sie aber kommen, jene Angst? Nun, durch bereits eine kleine Änderung des etablierten Zustandes jener Besucher bestimmt, hier beispielhafte Störung der Isolation und Stille, das Durchtrennen des schützenden Umhanges vorherrschender Finsternis mitunter mag begründen ein solches Phänomen. Obgleich im Angesicht der weiten Unbekannten und finsteren Schwärze des Archivs es wohl nur natürlich sei, zu fühlen sich alleine sehr. Allein zu sein wahrhaftig, das Gefühl bleibt schuldig die Gewähr. So geschehen zwei Gefährten aus fernen Landen, die von des Archivs siebenten Bibliothekaren geschickt worden waren, in dritter Instanz zu begeben sich dorthin, zu finden das Buche, welch lag verwahrt, in gewissem Regal in genannter Etage. Einer der beiden entschied, er mochte beginnen zu suchen, auf der Lenkseite des Regals zur rechten. Der zweite aber suchen sollte, auf der anderen linken. Trotzdem die beiden voneinander wussten und zu Beginne sich noch umsahen nach dem Gefährten stets, den doch sie wussten, auf der anderen Seite des Regals so lang, vergaßen sie einander bald. Bis, nach ein paar Tagen in höchster Konzentration, alleine gelassen mit ihrem Geist, sie plötzlich stießen Rücken an Rücken. Dabei einer der beiden erschrak so arg, dass augenblicklich er verstarb. Ein paar Wochen darauf, zwei Gelehrte waren entsandt, erneut zu finden ein Manuskript, denn ob der Größe des Archivs, es war üblich zu schicken, mehrere Personen gleich, ob das die Suche täte, hinziehen sich viele Monde nicht. Die zwei Entsandten waren langjährige Professoren verbündeter Universitäten mit Auszeichnung wie Titel zuhauf. Die beiden einander kannten schon lang, waren früher doch sie Spezialisten im selben Gang. Heute doch vertrauten sie sich nur bedingt, hatte einer den anderen nicht einst erfolgreich plakatiert, die Doktorarbeit abgeringt, die ward geschrieben mit Mühe so lang und schwer, es ging verloren das Vertrauen mit der guten Lorbeer. Vor lauter Furcht, der Kollege mag ihn gleich schon überraschen, um erneut zu fassen seine Taschen, es sollte ihnen nicht gelingen, zu finden, Skriptum war verlangt. Angstschweiß rann herab auf ihrem Antlitz blass, weshalb versteckten sie sich bald hinter hohem Wall aus Buch, zu lauern auf des schlimmen Feindes Hand. So sie warteten, die Zeit verging, die Woche war alsbald schon um, und wäre Buchhalter erschienen nicht vor Ort, sie warten, würden stetig fort. Ist es möglich denn, kann erzeugen Isolation und Dunkelheit beim gesunden Menschen Leid? Selbstredend vermögen auch andere Faktoren einer psychophysischen Korrelation solche Nervosität erzeugen. Ist diese nach längerem Verbleib des Individuums in Isolation nicht ursächlich, wird sie dadurch nachweislich jedenfalls verstärkt. Die Symptomatik unerwarteter Zustandsänderung, die beispielhafte Unterbrechung erfolgter Isolation, äußert sich bei jenen Menschen dann nachweislich in Zittern, äußerer wie innerer Unruhe, verschrecktem Gesichtsausdruck, Nervosität, Herzrasen, Schweißausbrüchen und schnellen Augenbewegungen. So geschehen in jüngerer Vergangenheit, wo manch weiser, ruhigen, ausgeglichenen Gemüts nach wochenlanger Recherche im Dienste seines Herrn letztendlich als mitleiderregendes Nervenbündel das Archiv verlassend, nicht selten in vollkommener Zermürbung wieder das Tageslicht erblickte. Die Blässe in den Gesichtern, das Zittern der Hände und der wirre Gesichtsausdruck legten ab, stummes Zeugnis von jenem Übel, das zusammen mit sich mehrenden Unfällen im Archiv als der Fluch Amnesius des Erbauers, vormals Herrscher der Vereinten Reiche, in die Geschichtsbücher eingehen würde. Ende des zweiten Kapitels. Gelesen von Manuel Schalkhammer.